Herzen. Lasst uns heute gemeinsam singen. Heute sollen unsere Lieder durch die Städte klingen. Jeder soll sie hören, unsere Rebellion. Musik gibt uns Kraft für unsere Mission. Ich bin einer von vielen und ich stehe hier. Ich bin da, wie so viele in unserem Revier. Ich bin einer von vielen und ich stehe hier. Ich bin da, wie so viele in unserem Revier. Wir fallen im Visier. Unsere Wut ist tief in uns verborgen, noch lassen wir ihr nicht freien Lauf. Doch ich weiß, dass es nicht mehr lang so bleibt und sie uns auf die Straße treibt. Da hilft den Bonzen kein Verstecken, kein Verkriechen in der Dunkelheit. Wenn unsere Lieder durch die Straße hallen, wissen die Verräter, es ist so weit. Ich bin einer von vielen und ich stehe hier. Ich bin da, wie so viele in unserem Revier. Ich bin einer von vielen und ich stehe hier. Ich bin da, wie so viele in unserem Revier. Den Feind im Visier. Für die Ausbeutung und Unterdrückung kommt dann die Gerechtigkeit. Dann rechnen wir ab, dann wendet sich das Blatt. Wir befreien jede Stadt. Dann seht ihr mich ein letztes Mal. Und diesmal bin ich es, der lacht. Auf diesen Tag habe ich gewartet. Ihr habt damals nicht bedacht. Ich bin einer von vielen und ich stehe hier. Ich bin da, wie so viele in unserem Revier. Ich bin einer von vielen und ich stehe hier. Ich bin da, wie so viele in unserem Revier. Den Feind im Visier. Ich bin einer.